Morgenandacht von Reinhard Hirtler, Philipper 4, Tag 7. Guten Morgen, guten Morgen, guten Morgen und nochmals guten Morgen. Gehen wir zu Vers 4. Ein Vers, den die meisten Christen schon nach kurzer Zeit kennen, nachdem sie Christen geworden sind. In der New King James Version steht: Freut euch im Herrn alle Zeit. Noch einmal sage ich, freut euch. Ich mag sehr, wie die Passion-Übersetzung es ausdrückt. Dort steht, seid fröhlich und feiert in jeder Lebenslage. Ich fand es immer schon problematisch, wenn wir uns nur freuen können, wenn alles wunderbar ist. Wie ich es nicht mag, wenn Menschen nur dann Gott ist gut sagen, wenn ihnen etwas Gutes widerfährt. Also schau. Du brauchst kein Christ zu sein oder Jesus zu kennen, wenn du dich nur in guten Zeiten freust. Es gibt Menschen, die in Situationen leben, wo um sie herum alles schlecht ist. Es gibt Armut, andere Menschen leiden und ihre Lieblingsfußballmannschaft gewinnt. Alles ist schlecht, ihre Fußballmannschaft gewinnt und sie jubeln. Wenn jemand das tun kann, wenn er Jesus nicht kennt, wie viel mehr sollte es ein Christ können? Der Unterschied zwischen uns, die wir Jesus kennen, und denen, die ihn nicht kennen, in Bezug auf die Freude, muss so sein, wie Paulus es sagt, dass wir in jeder Lebenslage ein fröhliches, freudiges Fest haben. Denk darüber nach. Die wichtigste Frage ist wirklich die folgende. Was ist die Quelle deiner Freude? Paulus sagt, dass wir ein Fest feiern sollen, ein Freudenfest. Lass mich dir folgende Frage stellen. Was ist dein Beweggrund, dein Motiv, was steckt hinter deinem Freudenfest? Ah, Reinhard, du weißt nicht, wie hart mein Leben ist. Das stimmt, ich weiß nicht, wie hart dein Leben ist. Aber ich weiß, wie fantastisch deine Zukunft ist. Du lebst für immer mit Jesus im Himmel, obwohl du es verdienst, in die Hölle zu gehen. Denk darüber nach. Wenn Jesus der Einzige, und ich meine der einzige Anlass für unsere ständige Freude wird, dann brauchen wir nie wieder großartige Umstände, um ein fröhliches Fest zu feiern. Nie, nie, niemals wieder. Denn schau, Jesus ändert sich nie. Sein perfektes Werk, das er für uns vollbracht hat, ändert sich nie. Mein ewiges Heil verändert sich nie. Das ewige Leben im Himmel ändert sich nie. Der Grund, warum viele Christen nicht in jeder Lebenslage fröhlich feiern können, ist, dass sie für ihre Freude nach einer Quelle suchen, die nicht auf Jesus zurückzuführen ist. Aber das ist genau die Art und Weise, wie die Welt lebt. Doch für die Welt macht es Sinn, so zu leben. Warum macht es Sinn? Weil sie nicht mit der wahren Quelle der Freude verbunden sind, weil sie sie nicht gefunden haben und nicht mit ihr vertraut sind. Wenn du nicht dauerhaft mit der wahren Quelle des Lebens, Jesus Christus, verbunden bist, musst du eine andere Quelle finden. Und die andere Quelle ist niemals verlässlich. Es spielt keine Rolle, welcher Art die Quelle ist. Sie ist nie verlässlich. Es ist so traurig für mich, wenn ich Christen sehe, die so schnell durch Umstände erschüttert werden, weil sie nicht verstanden haben, dass es nur eine Quelle der wahren Freude geben darf. Und diese Quelle ist eine Person. Was passiert, wenn Jesus in jeder Lebenslage der Anlass für dein Freudenfest wird? Schau. In Schwierigkeiten hat sich Jesus nicht verändert. Also hat sich auch dein Grund zum Feiern nicht geändert. Wenn schlechte Nachrichten kommen, hat sich der Grund auch nicht geändert, denn Jesus hat sich nicht verändert. Wenn alles zusammenbricht, nun, der Himmel wird nicht zusammenbrechen, Und er ist mein Grund zur Freude. Also wenn alles zusammenbricht, so hat sich mein Grund zur Freude nicht verändert. Ich glaube wirklich, dass wir nur, und ich meine nur, wenn Jesus der Grund für unsere Freude ist, wir alles andere genießen können. Und ich sage dir warum. Weil ich jetzt nichts mehr brauche, um mein Freudenfest zu feiern, denn ich habe Jesus bereits. Ich brauche nichts, um in Freude zu feiern, aber ich kann ein Freudenfest feiern, wenn ich Dinge genieße. Es ist nicht falsch, das Leben zu genießen. Jesus sagte, dass er gekommen ist, um uns das Leben in Fülle zu geben. Es ist falsch, wenn unsere Quelle der Freude im Leben etwas anderes ist als Jesus. Ich denke, dass jeder Christ sich jeden Morgen ein wenig Zeit nehmen sollte, um Jesus Christus fröhlich zu feiern. Nicht Dinge, die Jesus uns gibt, sondern ihn, seine Person. Paulus sagt, lasst eure Freude überfließen. Es gibt Menschen, die glücklich aufwachen und es gibt Menschen, die nicht glücklich aufwachen. Doch ich sage dir etwas. Egal, was für ein Mensch du bist, wenn du die erste halbe Stunde damit verbringst, Jesus mit großer Freude zu feiern, werden die Menschen sehen, dass du auch glücklich bist. Es ist an der Zeit, dass die Welt wahrhaft freudige Menschen sieht, in jeder Lebenslage. Bis morgen!